SWR 2 Krimi. Hi, Sarge. Tag, Lieutenant. Viel los heute? Nichts Besonderes. Siebenundachtzigstes Polizeirevier. Die lästige Witwe. Von Ed McBain. Also Witze erzählen kann er. Mir geht das völlig ab. Ich kann doch nicht mal eine einfache Geschichte erzählen. Das ist nicht das Einzige, was du nicht kannst. Aber mach dir nichts drauf. Du bist ja noch jung. Geschichten erzählen ist eine Kunst. Dazu gehört Erfahrung. Und Erfahrung hast du einfach noch nicht. Du kannst mich mal. Hör dir das an, Kappen. Unser Kleiner wird aggressiv. Man weist ihm freundlich auf sein Alter hin und er wird aggressiv. Du hast mich nicht auf mein Alter hingewiesen. Du hast mich wegen meines Alters auf den Arm genommen. In deinem Alter kann man dich doch auch noch auf den Arm nehmen. Jetzt fängst du auch noch an. Habt ihr euch gegen mich verschworen oder was? 87. Revier, Detective Meyer-Meyer. Nein, Ma'am, ich bin nicht der Chef. Der Lieutenant ist im Moment sehr beschäftigt, aber vielleicht kann ich Ihnen auch helfen, wenn Sie mir sagen, worum es geht. Eine Hündin, sagen Sie. Ja, Ma'am, ich verstehe. Nein, Ma'am, das wird nicht gehen. Wir können im Moment wirklich keinen Mann entbehren. Wir sind heute ziemlich schwach besetzt. Wie? Nein, Ma'am, so ist das nicht. Aber es tut mir leid, wenn Sie es so auffassen. Aber Sie müssen doch... Sie hat aufgelegt. Worum ging's denn? Sie hat eine dänische Glocke, die dauernd hinter einem Cockerspaniel her ist. Und wir sollen dafür sorgen, dass der Cockerspaniel sich die nächste Zeit nicht auf der Straße blicken lässt. Eine liebestolle Dogge und ein aufreizender Cockerspaniel. Das wäre doch ein Fall für unseren Kleinen gewesen. Meier, hilf mir! Bert, lass Katten in Ruhe. Bin ich denn hier in einem Kindergarten? Was können wir für Sie tun, Ma'am? Ist Detective Corella da? Nein, Ma'am. Mein Name ist Horst. Womit kann ich Ihnen helfen? Wann kommt er zurück? Er ist dienstlich unterwegs, das kann dauern. Aber ich bin sicher, wir können Ihnen auch helfen. Ich warte auf Detective Corella. Das kann aber dauern. Ich habe ganz viel Zeit. Naja, wie Sie wollen. Draußen ist eine Bank, wenn Sie... Ich warte hier drin. Tut mir leid, Miss, aber Besucher müssen draußen... Mrs. Frank Dutch. Hören Sie, Mrs. Dutch, aber Besucher haben nur in dienstlichen Angelegenheiten Zutritt. Sie werden das sicher... Ich bin dienstlich hier. Also, Ma'am, ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber... Halt die Klappe! Eure Waffen her. Los, ich warte. Jetzt passen Sie mal auf, Ma'am. Wir sind hier friedliche Menschen. Wir wollen keine Scherereien. Aber wenn Sie die Waffe nicht weglegen, werden Sie welche kriegen. Das ist mir egal. Legt jetzt eure Kanonen auf den Schreibtisch. Und wenn ihr dabei etwas falsch macht, dann schieße ich. Ich ziele direkt auf den Bauch von dem Rothaarigen. Also los jetzt. Wie ihr wollt. Willst du noch etwas sagen, Rothaariger? Verdammt nochmal, glaubt ihr, ich mache Spaß? Kann man eine von den Schubladen abschließen? Die oberste. Wo ist der Schlüssel? Liegt drin. Okay, jetzt haben Sie unsere Revolver. Und wie geht es weiter? Was jetzt? Was soll das Ganze? Ich werde Steve Carella umbringen. Warum? Lassen Sie das meine Sorge sein. Wer außer Ihnen ist noch hier? Nur Lieutenant Burns. Holen Sie ihn her. Treten Sie näher, Lieutenant. Was soll das, Virginia? Na, was glauben Sie, Lieutenant? Wonach sieht das hier wohl aus? Ich glaube, Sie sind total übergeschnappt. Legen Sie sofort die Waffe weg. Das ist doch kein Spielzeug. Was soll denn dieser Unsinn? Damit werde ich Steve Carella erschießen. Ach, der liebe Gott. Glauben Sie etwa, damit könnten Sie Ihrem Mann helfen? Frank kann jetzt niemand mehr helfen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Frank ist gestern gestorben. Im Gefängniskrankenhaus von Castle View. Frank ist tot. Und dafür machen Sie Carella verantwortlich? Das ist doch nicht Ihr Ernst, Virginia. Carella hat ihn eingelocht. Mein Leben ist ohne Frank sowieso zu Ende. Sie wissen, dass das nicht stimmt, Virginia. Und ich glaube nicht, dass Sie so dumm sind und den Revolver tatsächlich benutzen. Ich gehe jetzt hinaus, Virginia, zurück in mein Büro. Das werden Sie nicht tun. Das werde ich doch tun. Sie haben nämlich eins nicht bedacht. Wir sind hier jetzt 4 Männer im Zimmer. Sie können mich erschießen. Und wenn Sie schneller sind, als ich glaube, dass Sie sind, vielleicht noch einen zweiten. Aber das war's dann auch schon für Sie. Einer von denen, die dann hier hereingestürmt kommen, der wird Sie erwischen. Und wahrscheinlich wird Sie nicht nur einer von denen erwischen. Ich werde euch alle kriegen. Verlassen Sie sich drauf. Tatsächlich? Wissen Sie was, Virginia? Ich gehe jetzt in mein Büro und warte 5 Minuten. Wenn ich dann wieder zurückkomme, dann sind Sie verschwunden und wir vergessen das Ganze. Andernfalls nehme ich Ihnen die Kanone weg und verprügle Sie nach Strich und Faden und sperre Sie unten in die Arrestzelle. Ist das klar, Virginia? Durchaus, Lieutenant. Also, 5 Minuten. Virginia, Ihr Mann war ein Verbrecher. Den hätte jeder andere auch eingelocht. Wie oft hat Frank schon gesessen? Wie viele Polizisten haben den schon vorher eingelocht? Diesmal war es halt Carella. Er hat den Staatsanwalt gedrängt, Frank vor Gericht zu stellen. Und er ist im Prozess als Zeuge gegen Frank aufgetreten. Carella hat alles dran gesetzt, meinen Mann ins Gefängnis zu bringen. Das ist sein Job, Virginia. Dafür wird er bezahlt. Dafür werden wir alle hier bezahlt. Es ist unser Job, Leute wie Frank ins Gefängnis zu bringen. Carella hat ihn genauso sicher getötet, als wenn er ihn erschossen hätte. Und jetzt werde ich Carella erschießen, so wie er dieses Zimmer betritt. Und dann? Was dann? Wenn Sie ihn erschossen haben, dann gehen Sie hier wieder so raus, wie Sie reingekommen sind. Wenn Sie Carella erschießen, meinen Sie, Sie kämen hier so einfach wieder raus? Ich komme schon wieder raus, keine Sorge. So ein Blödsinn. Wenn Sie auch nur einen einzigen Schuss abgeben, dann wimmelt es hier in der nächsten Sekunde von Polizisten. Sie sind hier nicht auf einer einsamen Landstraße. Sie sind mitten in einem Polizeirevier. Ich brauche gar keinen von euch zu erschießen. Ich habe nämlich eine Flasche Nitroglycerin in der Tasche. Sie lügen, Virginia. Hier, in meiner Tasche. Hier in meiner Tasche habe ich eine große Flasche voller Nitroglycerin. Ich brauche sie gar nicht zu erschießen, Lieutenant, keinen von euch. Ich muss nur meine Tasche hier fallen lassen und das war's dann. Scheiße. So ist besser.